Und Mrs. Jennings ihrerseits behandelte sie mit aller erdenklichen Freundlichkeit, sorgte bei jeder Gelegenheit für ihre Bequemlichkeit und Unterhaltung und war lediglich beunruhigt, dass sie sie weder dazu bewegen konnte, im Gasthaus ihr Menü selbst zu bestellen, noch ihnen das Bekenntnis abzulocken vermochte, ob sie lieber Lachs oder Dorsch aßen oder gebratenes Wild lieber als Kalbskoteletts. Sie erreichten London gegen 3 Uhr nachmittags am 3. Tag, froh, nach einer solchen Reise der Enge der Kutsche zu entkommen und bereit, die Annehmlichkeiten eines wärmenden Feuers zu genießen. Das Haus war stattlich und stattlich eingerichtet, und die jungen Damen wurden unverzüglich in einem sehr bequemen Zimmer untergebracht. Es hatte früher Charlotte gehört, und über dem Kamin hing noch immer eine Landschaft in bunter Seidenstickerei von ihrer Hand als Beweis, dass sie nicht ganz umsonst 7 Jahre lang eine angesehene Schule in London besucht hatte. Da das Dinner frühestens in 2 Stunden fertig sein würde, beschloss Elinor in der Zwischenzeit an ihre Mutter zu schreiben und setzte sich zu diesem Zweck an den Tisch. Wenig später tat Marian dasselbe. »Ich schreibe schon nach Hause, Marian«, sagte Elinor. »Solltest du deinen Brief nicht lieber 1 oder 2 Tage aufschieben?« »Ich schreibe gar nicht an unsere Mutter«, entgegnete Marian hastig und als wolle sie allen weiteren Fragen aus dem Weg gehen. Elinor schwieg. Es ging ihr auf, dass Marian an Willoughby schrieb, und sie kam fast gleichzeitig zu dem Schluss, dass die beiden bei aller Heimlichkeit, mit der sie die Angelegenheit anscheinend behandeln wollten, doch verlobt sein mussten. Diese Gewissheit, auch wenn sie das Verhalten nicht ganz billigte, freute sie, und sie schrieb ihren Brief mit größerem Eifer zu Ende. Marian war mit dem ihren in wenigen Minuten fertig. Der Länge nach konnte es nicht mehr als eine Nachricht sein. Sie faltete, versiegelte und adressierte ihn in großer Hast. Elinor glaubte, ein großes W in der Anschrift erkennen zu können, und kaum war der Brief fertig, da klingelte Marian und bat den eintretenden Diener, den Brief für sie mit der Stadtpost zu schicken. Damit war alles erklärt. Marian war weiterhin bester Laune, aber es steckte eine Unruhe in ihr, die ihrer Schwester zu denken gab, und diese innere Erregung steigerte sich, als der Abend fortschritt. Sie konnte beim Dinner kaum etwas essen, und als sie anschließend ins Wohnzimmer zurückkehrte, schien sie angespannt auf das Geräusch jeder Kutsche zu lauschen. Elinor war außerordentlich erleichtert, dass Mrs. Jennings, die in ihrem eigenen Zimmer beschäftigt war, wenig von dem miterlebte, was vorging. Das Teegeschirr wurde hereingebracht, und Marian war bereits mehr als einmal durch ein Klopfen an einem der Nachbarhäuser enttäuscht worden, als plötzlich ein lautes Pochen zu hören war, das nur an ihrer eigenen Haustür sein konnte. Elinor war überzeugt, dass es Willoughbys Kommen ankündigte, und Marian sprang auf und ging auf die Tür zu. Es herrschte völlige Stille. Die Spannung wurde unerträglich, und sie öffnete die Tür, bewegte sich ein paar Schritte auf die Treppe zu, und nachdem sie einen Augenblick gelauscht hatte, kam sie in einer Erregung ins Zimmer zurück, die die Überzeugung, seine Stimme gehört zu haben, in ihr weckte. Im Überschwang der Gefühle konnte sie nicht umhin auszurufen: »O Elinor, es ist Willoughby! Er ist es wirklich!« und schien im Begriff, sich in seine Arme zu werfen, als Oberst Brandon eintrat. Der Schock war zu groß, um mit Fassung ertragen zu werden, und sie verließ auf der Stelle das Zimmer. Auch Elinor war enttäuscht, aber ihre Sympathie für Oberst Brandon sicherte ihm ein freundliches Willkommen, und es tat ihr besonders weh, dass ein Mann, der so viel für ihre Schwester übrig hatte, mit ansehen musste, wie sie bei seinem Anblick nichts als Kummer und Enttäuschung empfand. Sie sah sofort, dass es ihm nicht entgangen war. Dass er Marian beim Verlassen des Zimmers sogar mit solcher Verwunderung und Besorgnis beobachtete, dass er beinahe vergaß, Elinor die schuldige Höflichkeit zu erweisen. »Ist Ihre Schwester krank?« fragte er. Es kostete Elinor einige Mühe, seine Frage zu bejahen, und dann sprach sie über Kopfschmerzen, Niedergeschlagenheit, Übermüdung und alles Mögliche, womit sie das Benehmen ihrer Schwester halbwegs erklären konnte. Er hörte ihr mit größter Aufmerksamkeit zu, besann sich dann aber anscheinend, sagte nichts weiter zu dem Thema, äußerte unvermittelt seine Freude, sie in London zu sehen, und stellte die üblichen Fragen nach ihrer Reise und nach den Freunden, die sie zurückgelassen hatten. Ohne großes Interesse auf beiden Seiten setzten sie ihr Gespräch auf diese ruhige Weise fort, beide in gedrückter Stimmung. Elinor hätte liebend gern gefragt, ob Willoughby in London sei, aber sie fürchtete ihn durch eine Frage nach seinem Rivalen zu verletzen, und schließlich fragte sie ihn, um überhaupt etwas zu sagen, ob er die ganze Zeit, seit sie ihn zuletzt gesehen hatten, in London gewesen sei. »Ja«, sagte er in einiger Verlegenheit, »fast die ganze Zeit. Ich war ein- oder zweimal für ein paar Tage in Delaford, aber ich war außerstande, nach Barton zurückzukehren.« Diese Worte und die Art, wie sie gesagt wurden, erinnerten sie sogleich daran, unter welchen Umständen er Barton verlassen hatte, wie viel Unbehagen und Misstrauen diese in Mrs. Jennings hervorgerufen hatten, und sie fürchtete, dass ihre Frage viel mehr Neugier verriet, als sie je dafür empfunden hatte. Schließlich trat Mrs. Jennings ein. »Oberst«, rief sie mit ihrer gewohnten lauten Aufgeräumtheit, »ich bin enorm froh, Sie zu sehen. Tut mir leid, dass ich nicht früher kommen konnte, bitte um Entschuldigung, aber ich musste mich erst um alles Mögliche kümmern und meine Angelegenheiten hier in Ordnung bringen. Denn ich bin eine Ewigkeit nicht zu Hause gewesen, und Sie wissen, es gibt immer einen Berg von Kleinigkeiten zu erledigen, wenn man eine Zeit lang unterwegs war. Und dann musste ich erst alles mit Cartwright besprechen. Du lieber Gott, ich bin seit dem Essen nicht zur Ruhe gekommen. Aber sagen Sie, Oberst, wie konnten Sie ahnen, dass ich heute wieder in London bin?« »Ich hatte das Vergnügen, es bei Mrs. Palmer zu erfahren, wo ich gegessen habe.« »Oh, wirklich? Und was machen Sie alle dort drüben? Was macht Charlotte? Ich wette, sie ist ganz schön rundlich inzwischen.« »Mrs. Palmer ging es anscheinend recht gut, und ich habe den Auftrag, Ihnen zu bestellen, dass Sie sie morgen sicher sehen werden.« »Ach, natürlich, das habe ich mir gedacht. Also, Oberst, ich habe, wie Sie sehen, zwei junge Damen mitgebracht. Das heißt, Sie sehen im Moment nur eine. Aber irgendwo ist noch eine, und zwar Ihre Freundin Miss Marion, was Sie nicht bedauern werden. Ich weiß ja nicht, wie Sie und Mr. Willoughby sich über alles einigen wollen. Ach, es ist schön, jung und hübsch zu sein. Na ja, jung war ich auch mal, aber ich war nie sehr hübsch. Umso schlimmer für mich. Allerdings habe ich einen sehr guten Mann bekommen, und ich wüsste nicht, was die größte Schönheit sonst noch erreichen kann. Ach, der Ärmste. Er ist nun schon seit gut 8 Jahren tot. Aber, Oberst, wo haben Sie seit unserer Trennung gesteckt? Und was machen Ihre Geschäfte? Kommen Sie! Ich bin nicht für Geheimnisse unter Freunden.« Er beantwortete alle ihre Fragen mit seiner gewohnten Zuvorkommenheit, aber ohne sie damit zufriedenzustellen. Elinor begann nun, den Tee zu machen, und Marion war gezwungen, wieder zu erscheinen. Nach ihrem Eintritt wurde Oberst Brandon noch nachdenklicher und schweigsamer als vorher, und Mrs. Jennings konnte ihn nicht dazu bewegen, lange zu bleiben. Sonst meldete sich an dem Abend kein weiterer Besucher, und die Damen einigten sich, bald früh zu Bett zu gehen. Marion stand am nächsten Morgen mit frischem Mut und heiterem Gesicht auf. Die Enttäuschung des Abends vorher hatte sie in Erwartung dessen, was dieser Tag ihr bringen würde, vergessen. Sie waren kaum mit dem Frühstück fertig, als Mrs. Palmers Kutsche vor der Tür hielt, und ein paar Minuten später trat sie lachend ins Zimmer, so entzückt, sie alle zu treffen, dass sie nicht recht wusste, ob sie sich mehr freute, ihre Mutter oder die Miss Dashwood wiederzusehen. So überrascht, dass sie alle in London waren, obwohl sie es eigentlich die ganze Zeit erwartet hatte, so entrüstet, dass sie die Einladung ihrer Mutter nach der Absage an sie selbst angenommen hatten, obwohl sie ihnen gleichzeitig nie verziehen hätte, wenn sie nicht gekommen wären. »Mr. Palmer wird so froh sein, Sie zu sehen«, sagte sie. »Was glauben Sie, was er gesagt hat, als er hörte, dass Sie mit Mama kommen? Es ist mir im Moment entfallen, aber es war so etwas Drolliges.« Nachdem sie eine Stunde oder zwei bei dem verbracht hatten, was ihre Mutter eine gemütliche Plauderei nannte, oder besser gesagt, nachdem Mrs. Jennings alle möglichen Erkundigungen über ihre sämtlichen Bekannten eingezogen und ihre Tochter unaufhörlich grundlos gelacht hatte, schlug diese vor, gemeinsam einige Läden aufzusuchen, wo sie etwas zu erledigen hatte, was Mrs. Jennings und Elinors bereitwillige Zustimmung fand, da sie ebenfalls einige Einkäufe zu machen hatten, und obwohl Marion zuerst ablehnte, wurde sie ebenfalls überredet, mitzukommen. Wohin sie auch gingen, Marion war offensichtlich immer auf der Lauer. Besonders in der Bond Street, wo sie die meisten Einkäufe zu erledigen hatten, waren ihre Augen ständig auf der Suche. Und gleichgültig, in welchem Laden die vier zu tun hatten, In Gedanken war sie weit entfernt von allem, was sie umgab, von allem, was die anderen interessierte und beschäftigte. Unruhig und unzufrieden, wie sie war, konnte Elinor sie nicht dazu bringen, ihre Meinung über irgendeinen Einkauf, auch wenn er sie beide betraf, zu äußern. Sie hatte an nichts Freude, konnte es nicht erwarten, wieder nach Hause zu kommen, und hatte Mühe, ihren Ärger über Mrs. Palmers Bummelei zu beherrschen, deren Auge auf alles fiel, was hübsch, teuer oder neu war, die versessen darauf war, alles zu kaufen, sich zu nichts entschließen konnte und ihre Zeit hingerissen und unentschlossen vertrödelte. Es war früher Nachmittag, als sie nach Hause zurückkehrten. Und kaum hatten sie das Haus betreten, als Marian die Treppe hinaufflog. Und als Elinor folgte, sah sie, wie sie sich mit traurigem, enttäuschtem Gesicht vom Tisch abwandte, was bedeutete, dass kein Willoughby dagewesen war. »Ist in der Zwischenzeit kein Brief für mich abgegeben worden?« fragte sie den Diener, der gerade mit den Paketen hereinkam. Ihre Frage wurde verneint. »Sind Sie ganz sicher?« erwiderte sie. »Sind Sie sicher, dass kein Diener, kein Bote einen Brief oder eine Nachricht abgegeben hat?« Der Mann verneinte erneut. »Wie merkwürdig«, sagte sie mit leiser und enttäuschter Stimme, während sie sich zum Fenster wandte. »Wirklich sehr merkwürdig«, wiederholte Elinor bei sich und betrachtete ihre Schwester mit Besorgnis. »Wenn sie nicht gewusst hätte, dass er in London ist, hätte sie ihm nicht geschrieben. Sie hätte nach Combe Magner geschrieben. Und wenn er in London ist, wie merkwürdig, dass er weder kommt noch schreibt. Oh, meine liebe Mutter, es war ein Fehler, eine Verlobung zwischen einer so jungen Tochter und einem so unbekannten Mann unter so zweifelhaften, geheimnisvollen Umständen zu erlauben. Ich möchte mehr wissen. Aber wie wird meine Einmischung aufgefasst werden?« Sie beschloss nach einiger Überlegung, wenn die Angelegenheit in den nächsten Tagen nicht eine erfreulichere Wendung nehmen sollte, ihrer Mutter in aller Deutlichkeit die Notwendigkeit darzulegen, der Sache ernsthaft auf den Grund zu gehen. Mrs. Palmer und zwei ältere Damen aus Mrs. Jennings engerem Bekanntenkreis, die sie vormittags getroffen und eingeladen hatten, aßen mit ihnen. Die eine verließ sie kurz nach dem Tee, da sie für den Abend andere Verpflichtungen hatte, und Elinor war gezwungen, sich mit den anderen an den Whisttisch zu setzen. Marian war bei solchen Gelegenheiten nicht zu gebrauchen, da sie sich weigerte, das Spiel zu lernen. Doch obwohl sie sich selbst überlassen war, verlief der Abend für sie keineswegs erfreulicher als für Elinor, denn das ganze Fieber der Erwartung und der Schmerz der Enttäuschung quälten sie. Manchmal versuchte sie ein paar Minuten lang zu lesen, aber das Buch wurde bald beiseite geworfen und sie nahm die interessantere Beschäftigung wieder auf, im Zimmer auf und ab zu wandern und einen Moment stehen zu bleiben, wenn sie am Fenster vorbeikam, in der Hoffnung, das lang erwartete Klopfen zu vernehmen. »Wenn dies milde Wetter anhält«, sagte Mrs. Jennings, als sie sich am folgenden Morgen zum Frühstück trafen, »wird Sir John nächste Woche Barton gar nicht gern verlassen. Ein Jäger verzichtet nur schweren Herzens auf sein Jagdvergnügen. Die Ärmsten, sie tun mir immer leid, es geht ihnen anscheinend schrecklich nahe.« »Das stimmt«, rief Marian ausgelassen und ging beim Sprechen ans Fenster, um nach dem Wetter zu sehen. »Daran hatte ich gar nicht gedacht. Das Wetter wird manchen Jäger auf dem Land festhalten.« Es war ein glücklicher Einfall, und ihre ganze gute Laune war dadurch wiederhergestellt. »Was für ein herrliches Wetter für Sie«, fuhr sie fort, als sie sich mit fröhlichem Gesicht an den Frühstückstisch setzte. »Wie Sie es genießen müssen. Aber«, und ihre Stimme nahm wieder einen besorgten Ton an, »lange wird man wohl nicht damit rechnen können. Zu dieser Jahreszeit und nach solch einer Regenperiode wird es wohl nicht mehr lange dauern. Bald wird Frost einsetzen und höchstwahrscheinlich ziemlich strenger, vielleicht schon in ein oder zwei Tagen. Dies ungewöhnlich milde Wetter kann nicht viel länger anhalten. Wer weiß, vielleicht friert es schon heute Nacht.« »Auf jeden Fall«, sagte Elinor, die verhindern wollte, dass Mrs. Jennings die Gedanken ihrer Schwester ebenso durchschaute wie sie, »können wir gegen Ende nächster Woche sicher mit Sir John und Lady Middleton hier in London rechnen.« »Aber ja, mein Kind, das garantiere ich Ihnen. Mary setzt immer ihren Willen durch.« »Und nun«, vermutete Elinor insgeheim, »wird sie noch mit der heutigen Post nach Combe Magner schreiben.« Aber wenn das der Fall war, wurde der Brief mit solcher Heimlichkeit geschrieben und abgeschickt, dass er all ihrer Wachsamkeit, Genaueres zu erfahren, entging. Was immer die Nachricht auch sein mochte, und so beunruhigt Elinor darüber auch war, solange sie ihre Schwester gut gelaunt sah, brauchte sie sich selbst keine Gedanken zu machen. Und Marian war gut gelaunt, glücklich über das milde Wetter und noch glücklicher über die Aussicht auf Frost. Sie verbrachten den größeren Teil des Vormittags damit, Visitenkarten in den Häusern von Mrs. Jennings Bekannten abzugeben, um sie wissen zu lassen, dass sie wieder in London war, und Marian war die ganze Zeit eifrig damit beschäftigt, die Windrichtung festzustellen, Veränderungen am Himmel zu beobachten und sich einzubilden, die Temperatur sei gefallen. »Findest du nicht, dass es kälter ist als heute Morgen, Elinor? Ich spüre einen ganz deutlichen Unterschied. Sogar im Muff kann ich meine Hände nicht warm halten. Ich glaube nicht, dass es gestern so war. Die Wolkendecke reißt anscheinend auch auf. Gleich kommt die Sonne heraus und wir bekommen einen klaren Nachmittag.« Elinor war abwechselnd belustigt und betroffen. Aber Marian war nicht zu entmutigen und sah jeden Abend in der Helligkeit des Kaminfeuers und jeden Morgen in dem Aussehen des Himmels verlässliche Anzeichen des herannahenden Frosts. Die Miss Dashwood hatten nicht mehr Grund, mit Mrs. Jennings Lebensstil und dem Kreis ihrer Bekannten unzufrieden zu sein, als mit ihrem Verhalten ihnen selbst gegenüber, das unverändert freundlich war. Ihr ganzer Haushalt wurde in sehr großzügigem Stil geführt, und außer ein paar alten Londoner Freunden, die sie zu Lady Middletons Bedauern nie fallen gelassen hatte, besuchte sie niemanden, dessen Bekanntschaft ihren jungen Begleiterinnen hätte peinlich sein müssen. Erleichtert, es in dem Punkt besser getroffen zu haben als erwartet, war Elinor gern bereit, den Mangel an wirklicher Unterhaltung bei ihren abendlichen Geselligkeiten in Kauf zu nehmen, die, ob zu Hause oder anderswo, immer nur aus Kartenrunden bestanden und ihr wenig Vergnügen boten. Oberst Brandon, der ständigen Zugang zu ihrem Haus hatte, war fast täglich bei ihnen. Er kam, um Marian anzusehen und mit Elinor zu sprechen, die oft mehr Freude an der Unterhaltung mit ihm hatte als an den sonstigen täglichen Begebenheiten, aber gleichzeitig mit großer Besorgnis seine unveränderte Verehrung für ihre Schwester beobachtete. Sie fürchtete, dass die Verehrung eher zunahm. Es schmerzte sie, die Ernsthaftigkeit mit anzusehen, mit der er Marian oft betrachtete, und seine Stimmung war zweifellos niedergeschlagener als in Barton. Ungefähr eine Woche nach ihrer Ankunft wurde Willoughbys Anwesenheit in London zur Gewissheit. Seine Karte lag auf dem Tisch, als sie von ihrer vormittäglichen Ausfahrt zurückkamen. »Guter Gott«, rief Marian, »er war hier, während wir nicht zu Hause waren.« Froh über die Gewissheit, dass er in London war, wagte Elinor jetzt zu sagen, »Verlass dich darauf, er wird morgen wiederkommen.« Aber Marian hörte sie anscheinend gar nicht und entschwand bei Mrs. Jennings Eintritt mit der kostbaren Visitenkarte. Während dieses Ereignis Elinor erleichterte, stürzte es ihre Schwester in ihre ganze frühere, ja mehr als ihre frühere Erregung. Von diesem Augenblick an hatte Marian keine ruhige Minute mehr. Bei der Aussicht, ihn stündlich zu sehen, war sie sonst zu nichts zu gebrauchen. Sie bestand darauf, am nächsten Vormittag zu Hause zu bleiben, als die anderen ausfuhren. Elinors Gedanken waren ständig bei dem, was während ihrer Abwesenheit in der Berkeley Street vorgehen mochte. Aber bei ihrer Rückkehr genügte ein kurzer Blick auf ihre Schwester, ihr klarzumachen, dass Willoughby keinen zweiten Besuch gemacht hatte. In dem Augenblick wurde ein Brief hereingebracht und auf den Tisch gelegt. »Für mich?« rief Marian und stürzte hastig darauf zu. »Nein, Madame, für meine Herren.« Aber in ihrer Ungläubigkeit nahm Marian ihn trotzdem auf. »Er ist tatsächlich für Mrs. Jennings. Wie ärgerlich!« »Du erwartest also einen Brief?« fragte Elinor, die nicht länger schweigen konnte. »Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht.« Elinor fuhr nach kurzer Pause fort. »Du hast kein Vertrauen zu mir, Marian.« »Also, Elinor, dieser Vorwurf von dir, die Vertrauen zu niemandem hat.« »Ich?« erwiderte Elinor einigermaßen verwirrt. »Wirklich, Marian, ich habe doch nichts zu erzählen.« »Ich auch nicht«, antwortete Marian mit Nachdruck. »Wir sind also in der gleichen Lage. Wir haben beide nichts zu erzählen, du, weil du nichts enthüllst, und ich, weil ich nichts verberge.